Lieber Herr Misch, wir haben jetzt Ihre bewegende Lebensgeschichte gehört. Können Sie uns kurz erzählen, wie Sie in den Dienst Adolf Hitlers gekommen sind? Als ich 20 Jahre alt wurde, da war ich wehrpflichtig und dann wurde ich bei der Leibstandarte eingestellt und kam über die Leibstandarte in das Begleitkommando Adolf Hitler und war dort als Leibwächter, Telefonist in seiner nächsten Nähe im Dienst. Können Sie sich erinnern, wo und wann Sie Adolf Hitler zum ersten Mal gesehen haben? Ich wohnte in Hoyerswerda und dort war ein Schützenverein und dort war ich Mitglied und war dort so mehr oder weniger bei den Jungschützen der Schützenkönig. Und als Belohnung bekam ich dann Eintrittskarten für die Olympiade 1936 nach Berlin. Meine Tante, die war auch gleichzeitig mein Vormund. Wir fuhren dann in das Gelände des Olympiastadions. Es war eine Menge Menschen da, aber ich hatte einen sehr guten Platz bekommen. Das heißt, meine Tante sorgte dafür. Und dann kam eine Autokolonne und im ersten Wagen stand Hitler in dem Wagen und das Volk hat geschrien. Ich komme vom Dorf, das hat mich so mitgenommen, wie da die Leute, die den Hitler begleitet haben, am Auto an den Trittbrettern standen und dann abgesprungen sind, die Masse Menschen weggedrängt haben. Wie gesagt, mein Gott, wie können die Leute so glücklich sein, dort bei Hitler Dienst zu machen? Es waren ja auch Soldaten. Das werde ich nicht vergessen. Und das war eigentlich die erste Begegnung mit Hitler, den ich so auf 20 Meter Entfernung gesehen habe. Da hatte ich das Gefühl gehabt, ach, da möchte ich dabei sein. Später waren Sie dann ja tatsächlich in Hitlers nächstem Umfeld tätig. Wie war Ihre erste persönliche Begegnung mit Hitler? Ja, ich habe furchtbare Angst gehabt. War ja für mich der Führer, wie für das Volk allgemein. Ich wollte alles bloß nicht dem Führer begegnen. Aber dann hat sich so ergeben, nach 12 Tagen hat mich der Chefadjutant Brückner, der hat mich dann interviewt. Wie sind die Kameraden und so weiter und wo ich meinen Dienst mache, da guckt er so auf meine Stiefel, Schuhe und da sagt er, mit diesen Militärschuhen, das hat der Führer nicht gern, hier auf den Teppichen. Aber die Kameraden machten das schon. So wurde ich mit Bezugsschein ausgestattet, neue, andere Schuhe haben zum Dienst. Und bei diesem Interview, da steht der Chefadjutant auf, geht Richtung Tür und ich als schon Soldat, ich hatte noch militärischen Drill, Tür aufgerissen, wer stand dahinter? Hitler. Wir standen uns einen Meter auseinander. Mir war es eiskalt, mir war heiß, mir war alles. Und Hitler hat dieses Interview mitgehört. Denn er hat nur gefragt, wo kommt der junge Mann her? Wahrscheinlich der Sprache nach zu urteilen, sagte mein Chefadjutant, ich glaube doch aus Schlesien, nicht? Sag ich, jawohl, ich komme aus der Gegend von Obern, aus Oberschlesien. Ja, dann hat er einen Brief in der Hand. Diesen Brief wollte er dem Chefadjutanten überreichen für die Weiterbeförderung. Aber dann hat er den Brief mir gegeben und sagt, dann kann der junge Mann gleich mal was für mich tun. Bringen Sie mir das wieder zu meiner Schwester nach Wien. Das war der erste Kontakt. Und dann habe ich festgestellt, das war kein Monster, das war kein Übermensch. Das war ganz normal, hat er mit mir gesprochen, machte dann kehrt und ist weggegangen. Ich dachte, jetzt können 10 Hitlers kommen, die ich begegnen kann. Jetzt war ich erlöst von dieser Angst. Aus heutiger Sicht ist es besonders interessant zu erfahren, ob es möglich gewesen wäre, auf Adolf Hitler ein Attentat zu verüben. Oder anders gefragt, wie wurde Adolf Hitler im Alltag bewacht? Das ganze Haus war eigentlich überhaupt nicht bewacht. Auch nicht die ganze Reichskanzlei nicht. Wenn ich von hier aus zum Dienst fuhr, da kam ich in die Präsidialkanzlei, dann die ganze lange Galerie von 145 Meter in die Reichskanzlei, Dr. Lammers, von dort aus über ihr Speisezimmer drüber weg, kam ich in die alte Reichskanzlei. Das war kein Büro, sondern das war das Radziwillpalais, wo Hitler gewohnt hat. Da war kein Posten, den ganzen unterwegs bis zum Schlafzimmer war keine Menschenseele. Das hat auch der Otto Günschef mal im Fernsehen gecheckt. Die ganze Reise war nicht irgendwie bewacht. Also alle paar Stunden machte der Reisedienst einen Kontrollgang. Ja, das war aber auch alles. Wie sah Ihr Arbeitsalltag aus? Gab es da persönliche Berührungspunkte mit Adolf Hitler? Wir wohnten ja in einer Wohnung. Die Depeschen, die wurden dann bei uns abgegeben. Wir wurden immer viel früher informiert. Das hat Hitler auch gewusst. Da sagte er, meine Leute sind ja immer viel früher informiert, bevor ich das bekomme. Das musste ja bei uns abgegeben werden. Wir haben das natürlich gelesen. Sollten nicht, aber haben es doch. Was kriegt der Chef? Was gibt's in der Welt für Nachrichten? Da wird ja dauernd mit diesen Depeschen gefüttert. Und ja, die hat man dann entweder zum Diener, zum Adjutanten oder zu dem Vertreter vom Reichspressechef, nicht? Wenn die nicht da waren, da hat man das direkt dem Führer gebracht. Der Führer hat dann schon immer die Hand hingehalten, da hat man ihm dann die Depeschen gegeben und dann ein bisschen zur Seite gegangen und hat er gelesen. Wenn ihn was interessierte, sehe ich heute noch, wenn ihn was interessierte, hat er so ein Blatt genommen und am Arm geklemmt. Und das eine hat er eingerissen und mir sie wiedergegeben. Dann habe ich die eingerissenen, haben wir im Flur eine Papiermühle gehabt, da wurden die Nachrichten vernichtet. Das war unsere praktische Arbeit. Kommen wir zu den letzten Tagen im Führerbunker. Wie war die Stimmung? Die Stimmung war wie in einer Leichenhalle. Kann man nicht anders sagen. Man lebte von Stunde zu Stunde, nicht? Und man war auch so gut wie, es ist vorbei mit Leben. Hatten Sie Angst? Ja, ich habe auch meine Pistole durchgeladen, sie auf meinen Arbeitsplatz hingelegt. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe Hannes gesagt, Hannes, du warst doch bei dem Bau des Bunkers. Kann der explodieren? Ist er so gebaut, dass die gesprengt werden kann? Ach was, Quatsch. Naja, trotzdem, man wusste nicht, was ist. Und wie haben Sie dann das Kriegsende und den Tod Adolf Hitlers im Bunker erlebt? Ich war am Arbeitsplatz, nicht? Und dann hörte ich, Linge, Linge, ich glaube, es ist soweit. Einer von den Leuten, ob Baumann oder Goebbels oder weiß ich nicht, hat nach Linge gerufen, nach dem Kammerdiener. Und ich bin dann vor, Linge kam, stößt mich zurück, ich weiß gar nicht, woher er kam, weil ich wollte ja sehen, was los ist. Ich bin von meinem Arbeitsplatz weg. Ja, dann war Kirchenstille. Ich muss dann wieder arbeiten gehen, Telefon klingelt wieder, bin wieder nach vorne. Günsche steht jetzt vor der Tür, hat Kirchenstille, ganz ruhig, kein Mensch irgendwie was gesagt. Dann ging die Tür auf. Ich habe natürlich geguckt. So, bloß ein paar Meter. Ich war ja so mittendrin. Die zweite Tür geht auf, da sehe ich, das Bild werde ich nie vergessen, da sehe ich Hitler eingenickt, die Couch hier, Sofa, da lacht die Eva mit dem Kopf zu ihm, ganz angezogene Knie, hat ein dunkelblaues Kleid gehabt mit so einem weißen Riesen. Das Bild sehe ich noch. Dann bin ich schnell zum Retzbach, der mich zurzeit vertreten hat. Ich wollte ja vorher in die neue Reichskanzlei gehen. Da sage ich laufe jetzt schnell zu Schädler und will ihm das mitteilen, dass der Führer tot ist. Nicht? Aber es war ja nicht plötzlich jetzt. Wir wussten von Tag zu Tag, auf diesen Schuss haben wir gewartet. Wir drei, vier Leute da unten. Aber ich bin dann gelaufen, bin auf dem Kannenbergallee da unter der Erde wieder zurückgekommen, weil ich doch wieder wollte wieder nichts verpassen, bin ich zurückgekommen und habe ich da gesehen, da lag Hitler schon auf dem Boden. Und als sie ihn dann rausgetan haben, an uns vorbei, da bin ich zu Schädler gelaufen, habe das dann mitgeteilt. Der Führer ist tot, der Führer wird eben rausgebracht. Wir wussten, er wird verbrannt. Nach Hitlers Tod war Dr. Goebbels Reichskanzler. War Ihr Dienst dann damit beendet? Er war Reichskanzler und ich musste meinen Dienst weitermachen. Hat der Baumann auch noch veranlasst, extra gesagt, du musst ja noch bleiben. Herr Misch, Vielen Dank für das Gespräch. Weitere CD-Wissen-Hörbücher finden Sie im Buchhandel und im Internet unter www.hörkiosk.de. Der Audiomedia Verlag bedankt sich fürs Zuhören.